Treason does never prosper. What's the reason for it to prosper? None dare call it treason. Da habt ihr's. Okay. Ja, Sonntag, ja, Abend auf jeden Fall. Sonntagabend, ja. Irgendwann abends. 18 Uhr ist es auch irgendwo gerade, nur hier nicht. Hier ist es 21 Uhr. Willkommen bei den Weltraumaffen. Heute nur zu zweit. Mit einem Remake. Sinn gleich Worte, gleich Sätze, gleich Diskussion, gleich Hass, gleich verboten. Remake der gelben Angst. Gut, vielleicht sollte ich dir nochmal den Monitor freigeben, ne? Ja, das wäre hilfreich. Gut. Ich habe ja auch schon mein erstes Bier offen, weil den Herrn der Filmanalyse, den kann ich mir nicht ganz ohne Alkohol anschauen. Ich bin vielleicht ein bisschen leise. Sekunde, so vielleicht besser. Ja, wir schauen heute wieder mal die Filmanalyse. Der hat ja nochmal was zum König der Löwen gemacht, wo wir uns ja schon mal drüber unterhalten haben. Dieses Mal geht es um das Remake von König der Löwen, deswegen machen wir jetzt auch ein Remake hier. Wie heißt der noch gleich? Wolfgang M. Schmidt. Genau. Ich muss wirklich sagen, das Video, das wir uns heute angucken, das finde ich so dämlich, dass ich ihn schon fast wieder lieb dafür habe, wie unfassbar dumm es das Video ist. Also wisst ihr, das ist so, oh danke, da kann ich mich richtig gut drüber aufregen. So blöd, dass ich ihn schon fast gerne dafür habe. Mir hat's gefallen. Also. Ich glaube, du musst das nicht mehr hier teasern. Die Leute sind ja schon da. Ja, das stimmt. Gut, und ich trinke Stuttgarter Hofbräu, falls es jemand interessiert. Das ist gute Pilsner. Das musst du noch dazu sagen, dass es nicht bezahlt ist. Nicht bezahlen. Wir werden nur von Hirschquelle bezahlen. Schleichwerbungsproblem. Auch übrigens, das sieht man jetzt hier nicht mehr, weil als ich das Video gestartet hatte, ich war ganz überrascht, da war ein Werbespot davor. Ah, das Champagner-Sozialist möchte Geld mit Videos machen. Schweinerei, okay, dann starte ich mal. Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Nein. Heute mit der Neuverfilmung von Der König der Löwen von Jon Favreau. In meiner Filmanalyse zum Original habe ich schon ausgeführt, inwieweit dieser Film faschistische Züge trägt. Ich habe auch darüber noch einmal gesprochen bei Detektor FM und bei Deutschland. Ja, darüber hatten wir auch schon gesprochen, dass das mit den faschistischen Zügen, da waren wir aber nicht so bei ihm. Ja, nicht wirklich, zum einen, weil er halt die Handlung des Films zum Teil nicht ganz mitbekommen oder verstanden hatte und halt das irgendwie nicht in sein Narrativ gepasst hat und er dann ein bisschen rumgewerkelt hat, damit es dann doch irgendwie reinpasst. Also. Genau, außerdem hat er auch irgendwie so diesen, ist ja irgendwie in diesem Modus, dass ja, weil der König des Löwen ja ein König ist, ist es automatisch halt eben Faschismus, weil König halt, keine Demokratie und so. Und ja, aber ich glaube, dass es bei ihm eher, dass es ihm generell um Hierarchie geht, dass jede Form der Hierarchie anstößig ist. Also ich glaube, dass es ihm noch nicht mal mehr so arg um den König ging, sondern einfach nur um Hierarchie. Also. Und beim letzten Mal habe ich ihm auch den Titel König des Kulturmarxismus verliehen. Und den wird er alle Ehre wert, wenn mich jemand fragt, definiere Kulturmarxismus, würde ich einfach nur ihm nur dieses Video hier schicken und sagen, das, wenn du es jetzt nicht blickst, dann kann ich es dir auch nicht erklären. So. Ich glaube, den wird er auch verteidigen. Den Titel. Deutschlandradios. Die Links sind unter dem Video zu finden. Aber es gibt noch andere Aspekte, die, glaube ich, es wert sind zu beleuchten. Ja, für die Leute, die uns am Sonntag nicht zugeguckt haben, da hatten wir auch kurz reinguckt in diesen Deutschlandradio-Bericht. Den fand ich nämlich auch sehr lustig, weil es da halt auch so, ja, hier und da Adorno und so. Und da merkt man auch mal wieder, ja, was die von Deutschlandradio, die sehen das halt auch so mit dieser Kulturansicht. Ja, wenn die einzigsten Intellektuellen, die ihnen einfallen, halt Adorno, Foucault sind und dass man Leute einlädt, die immer wieder zitieren, da frage ich mich auch so, Leute, es gibt auch andere relevante Philosophen. Es ist irgendwie anstößig, dass ihr immer nur mit den einen da um die Ecke kommt. Ich meine, Foucault hatte zum Beispiel, hat selber keinen Marxismus gelehrt, hatte aber an der französischen Uni einen Lehrstuhl, an dem er nur marxistische, leninistische Mitprofessoren eingestellt hat und selber halt seinen Unfug gelehrt hat. Und dann heißt es immer, du darfst ihn nicht in die rechte, in die linke Ecke stellen. Das war eher ein Liberaler, der war eher rechts. Das war mit Schuld des Liberalismus, dass es Foucault gibt und tralala. Und ich mir denke, nein, Alter, ich lese halt irgendwas über ihn. Ich, keine Ahnung. Leute, ich. Es ist schlimm. Im Erfolg des aktuellen Films spiegelt sich auch der Erfolg einer gewissen Politik wider, die ein Zurück zu etwas verspricht, das jedoch hochparadox ist. Denn auch diese Neuauflage vom König der Löwen will natürlich ein Zurück zum Alten, ihm ein neues Gewand verleihen, aber doch nicht ausbrechen aus den gewohnten erzählerischen Bahnen. Die verschiedenen Ausprägungen Ja. konservativer Politik. Ein Remake, was nicht aus, was Altes wiederholen will. Wow, ich bin intellektuell. Remakes, die Dinge wiederholen. Aber Das auch ist super. paradox. Ja. Aber ja, es ist hyperreal und paradox. Da wird die Hyperrealität realer als die richtige Realität. Weil Gründe. Politik eint, dass sie die eigentlichen Dynamiken der Gegenwart bewusst verkennen und etwas versprechen, was niemals zu halten ist. Die eigentlichen Dynamiken. Ja, der Konservatismus, der verspricht Dynamiken, die verkennt er. Und die kann man nicht halten, weil Gründe. Mag der technische Fortschritt noch so rasant verlaufen, wovon nicht zuletzt die einen Hyperrealismus produzierenden Animationstechniken zeugen, wir bleiben doch die Alten, sagt man uns. Übersetzt ins Tagespolitische heißt das auch, tun wir trotz Digitalisierung, trotz Finanzialisierung, trotz Globalisierung so, als seien wir immer noch Teil des 20. Jahrhunderts, als sei dieses Jahrhundert nie zu Ende gegangen. Die versprochen. Was ist trotz Digitalisierung, Finanzialisierung und Globalisierung? Was sollen das überhaupt heißen? Also ein Globus gab es in den 90ern nicht. Andere Länder auch nicht. Und Digitalisierung gab es auch nicht. Ich habe das nur Und geträumt, dass ich da im Internet war. jetzt sind wir plötzlich komplett andere Menschen. Hunderte, tausende Jahre von Evolution, boom, wurden durch Digitalisierung, Finanzierung und Globalisierung. Jetzt sind wir nur animierte Löwen. Ja, in der Wegen. Hyperrealität, deren Versprechen man nicht halten kann, obwohl sie versprochen werden. Wegen Konservatismus. Ja, genau wegen dem. Und der lügt immer. Der Konservative, der lügt und der Konservatismus, der lügt doppelt, weil es eine hyperreale Ideologie ist, die man kritisieren muss. Wird auch eine Rückkehr zu etwas Ursprünglichem. Und man nimmt dabei in Kauf, dass das Ursprüngliche dabei genauso wenig ursprünglich ist wie das Natürliche, was uns jetzt in dieser scheinbaren Realverfilmung gezeigt wird, natürlich mit Natur nichts zu tun hat, sondern eine Hypernatur ist, eine künstliche Natur. Aber auch diese Oder eine künstlichen Fabel. Welten. Warum schwadroniert er mit irgendwelchen Begriffen um sich her von Baudrillard, und warum sagt er nicht einfach eine Fabel? Fabel. Das wäre einfacher, aber Eines. hört sich nicht so klug an. Ja, das ist wohl wahr. Etwas Ursprünglichen oder etwas Natürlichen faszinieren, wecken Sehnsüchte, sorgen für Wählerstimmen oder sorgen für klingende Kinokassen. Auch in der. Ja, hat ja auch nicht so richtig gut geklappt. Also, soweit ich weiß, ist der Film ja nicht so gut angegangen, wie man gedacht hat. Also. Den klingenden Kinokassen. Popkultur ist ja. Remakes tun es halt auch nicht immer. Manchmal kann ein Remake ganz gut sein, aber manchmal ist halt ein Remake auch einfach nur ein Schuss nach hinten. Ich meine, Hollywood weiß ja selber nicht, wie sie Geld verdienen. Also selbst die erfahrensten Filmemacher machen manchmal Filme, die einfach nach hinten losgehen und man ist das sehr konservativ in dem, was man umsetzen will. Deswegen hat man auch immer dieselben Tropes. Deswegen orientiert man sich so eng an den Journalisten, dass man versucht, den Puls zu fühlen, den Puls der Zeit, aber man kriegt es kaum hin. Also deswegen Remakes sind so erfolgreich, weil halt, ja, weil man halt kein Risiko eingehen möchte in Hollywood und einem die Ideen ausgehen. Ständig jetzt zu bemerken, man klammert sich am Alten fest und will es nicht loslassen, deshalb diese ständigen Auflagen von 80er Jahre Serien und Filme. Das Ganze hat etwas Verzweifeltes. Denken wir nur an die Hologrammkonzerte, die es jetzt gibt. Dort kann man schon längst verstorbene Stars noch einmal auf der Bühne erleben. Man akzeptiert nicht, dass einfach irgendetwas vorbei ist. Und vieles ist ja archiviert und wir können jederzeit darauf zurückgreifen. Aber man kann sich von dem Alten nicht lösen, man will es in der Gegenwart präsent haben und so hat das Ganze etwas Gespenstisches. Nicht nur diese Konzerte, auch der Film Der König der Löwen mit diesen hyperrealistischen Tieren hat etwas Gespenstisches, wenn diese dann noch anfangen zu singen und man merkt, das ist keine Naturdoku, das soll ein Ja, Spielfilm sein. erwachsener Mann hat Angst vor Kinderfilmen. Keine Ahnung. So. Okay, gut. Darf er ja, deswegen, ich meine, ich habe ihn lieb. Wir sind 3 Minuten drin und ich muss schon sagen, ich habe ihn einfach gerne. Ich will, dass er zu Funk geht und regelmäßig so Content macht. Naja, macht er auch so. Ist ja auch nicht alles verkehrt, was er so von sich gibt. Also jetzt in Ja, anderen das. Videos, aber mit diesem König der Löwen, da hat er auf jeden Fall sich an was festgebissen. Ja. Ist nicht so richtig. Ich meine es mit dem Verkehr, das ist ja auch immer, wenn ich zum Beispiel über Foucault oder Adorno herziehe. Ja, das waren Denker, die haben hier und da auch Sachen geschrieben, die Hand und Fuß hatten. Genauso ist nicht alles von ihm Unfug. Es ist selten so, dass bei einem Mensch nur alles schlecht ist. So. Also, das ist auch mal dahingesagt. Ja. Ja, und auf diesen Vergleich mit dem, um jetzt nochmal auf das zurückzukommen, was er jetzt gerade gesagt hat, mit den Konzerten und diesem Film, also das finde ich eigentlich auch überhaupt nicht vergleichbar, weil so ein Film ist halt ein Film, ne? Ob ich mir jetzt diesen König der Löwen-Film angucke, also der sieht ja immer noch quasi so aus, wie ein Zeichentrickfilm halt aussieht, auch wie einer, der heute produziert wird. Nur vielleicht noch ein bisschen schöner, weil sie das damals noch richtig gemacht haben, wenn nicht nur so billig flashmäßig, wie heute viel von den Dingern aussehen, ne? Mit so vorgefertigten Assets, die man nur zusammenklebt und so Sourcepack-mäßig halt. Ja, aber finde ich jetzt auch nicht so richtig vergleichbar zu irgendwie diesem Hologramm, was glaube ich auch so eine Sache war, also das ist ja auch nicht auf Tour gegangen oder so, wenn ich mich da richtig erinnere, das war ja auch nur irgendwie so ein, war es nicht sogar auch von Disney irgendwie das Tupac-Hologramm? Ich weiß es nicht mehr, aber es war, soweit ich mich erinnere, war das eigentlich auch eine Sache, die auf ein Ding irgendwie beschränkt war. Also, wo man halt auch hingehen musste, um sich das irgendwie anzugucken. Und selbst wenn es nicht auf eine Sache beschränkt ist, lasst die Leute doch machen, was ihnen Spaß macht. Die Leute müssen auch Sachen genießen können. Und wenn jemand Nein, Kontakt Ebel. hat, Hast du weißt denn du, den so. Kulturkampf noch nicht verstanden? Die Leute müssen es nicht genießen, die Leute müssen erzogen werden. Ja, stimmt. Und Hologramme sind schlecht, weil die sind schlecht für CO2-Bilanz. Fun ist ein Stahlbad, Abel. Lern es endlich mal. Ja. Sein. Auch im Zuge von Der König der Löwen wird wieder über Repräsentation auf der Leinwand gesprochen. Wer kann sich Oh. mit welcher Figur identifizieren? Zwar schreibt sich Disney. Nein, niemand spricht darüber, nur Ideologen. Die so tun, als ob sie Journalisten oder Filmkritiker werden, bringen diesen Punkt immer wieder voran, sodass in Hollywood die Illusion entsteht, dass da draußen eine riesen Menschenmenge darauf wartet, sich mit irgendwas zu identifizieren. In Wahrheit ist das mit der Identifizierung nicht wirklich weit hergeholt bei niemandem. Normale Menschen können sich mit allerlei Charaktere identifizieren. Und da braucht man nicht einen möglichst ähnlichen Charakter zur eigenen Identität. Das ist nur bei besonderen Sensibelchen und bei Ideologen der Fall. Ja. Ja, definitiv. Also, und gerade auch wieder im Zusammenhang mit dem König der Löwen, das ist noch bescheuerter. Ich meine, also, zumindest wenn das jetzt der Logik folgt, der das normalerweise folgt, mit dieser Repräsentanz, wo man irgendwie sagt, wir sind gesellschaftliche Gruppe X und wir brauchen jetzt irgendwie jemanden, der auch dieser Gruppe angehört, der da irgendwie rumsteht. Aber ich meine, das ist ein Film über Tiere. Ja. Oder wissen dann, oder meint er zu wissen, welche gesellschaftlichen Gruppen jetzt die Tiere? Ja, natürlich meint er es zu wissen. Ich Ja. weiß, das hatten wir beim letzten Mal schon mit den hyänischen Antifaschisten und so. Ja. Er weiß, was bei den Hyänen im Kopf rumläuft. Bei Hyänen ist es tatsächlich so, dass die Weibchen größer sind und dass die manchmal die Männchen schlagen und die Männchen, wenn sie geschlagen werden von den Weibchen, dass sie dann eine Erektion bekommen und dass es so eine Panikreaktion ist und dass sie sich dann mit dem Weibchen kopulieren. Habe ich neulich erst gelesen, in Evolution of Desire. Finde ich sehr interessant. Und welche gesellschaftliche Gruppe bildet das jetzt ab? Ja, die Hyänen leben in einer Rape Culture, aber in einer matriarchalischen Rape Culture, weißt du? Und das bildet die Männer ab, die im Gynozentrismus unterdrückt werden. Hier im Hier und Jetzt. Da hast du es. Okay. Sie sahen die Hyänenanalyse. Aus geschäftlichen Gründen mehr Diversity auf die Fahnen, wie ja jetzt das auch kommen wird mit der Neuverfilmung von Ariel. Doch in Der König der Löwen bleibt noch alles beim Alten. Nala und alle anderen Frauen sind den männlichen Löwen untergeordnet. Sie Ja, also ob das mit Ariel auch irgendwas bringen wird oder ob das wirklich nur oder ob die wirklich denken, dass sie damit mehr Geld verdienen, wenn das irgendwie eine Schwarze macht und das nicht irgendwie bei denen auch Adorno-Politik ist, irgendwie um die Leute zu erziehen, dass das da im Vordergrund steht für manche Macher, das glaube ich nämlich ehrlich gesagt schon. Also Vor allem da. im Meer, also unter Wasser, da ist auch so viel Licht, deswegen bist du dort dunkelhäutig. Ja, das haben wir aber schon ja von der Margarete Stokowski gelernt. Das ist ja alles Blödsinn. Ah, okay. Nee. Mir ist mittlerweile den Leuten, die Leute diskutieren ja sogar, ob es einen Kulturkrieg gibt, einen Kulturkampf, ob es den überhaupt gibt oder nicht. Und wie willst du einen Kulturkrieg gewinnen, wenn die Progressiven eh super gut organisiert und aufgestellt sind? Sie sind in den Medien, in den NGOs, sie sitzen bei Disney als Schreiberlinge, sind sie da irgendwie durchs HR-Department reingekommen und können jetzt da Sachen umschreiben, wie sie lustig sind. Meine Güte, was da alles richtig laufen muss, um solche Trends umzukehren. Das ist eine Sisyphus-Aufgabe. Ja, naja, also ich glaube, bei Disney wird es noch relativ einfach sein. Die werden irgendwann halt wirklich kein Geld mehr verdienen mit dem Quatsch. Und dann wird sich das ziemlich bald erledigt haben, also. Und ich meine, im Grunde mir ist es egal. Ariel, Schwarz-Weiß, ist mir eigentlich egal. Ich hätte mir gewünscht, dass man sich eine neue, coole Geschichte überlegt. Es gibt so viele Legenden und Mythen in den unterschiedlichen Kulturen, dass du doch locker da irgendwo einen alten Mythos ausgraben könntest, den verfilmen könntest. So. Wenn du halt irgendwie kreativ wärst, aber ja, man will kein Risiko eingehen. Safe lieber ein Ja gut, im Remix. Endeffekt ist es ja auch ein bisschen Wiedergäuer, aber ich sag mal so, allein die Liste von Filmen, die auf irgendwelchen Shakespeare-Geschichten beruhen, aber irgendwelche, also aber irgendwelche aktuellen Settings halt haben und das nur quasi sozusagen den Konflikt irgendwie sich da wegklauen oder so, ist ja auch lang. Ja, Und ja, ja. das wird sicherlich auch immer geben. Und ich glaube aber nicht, dass, also es entwickelt sich immer mehr dahin, aber ich glaube nicht, dass das auf Dauer die Leute halt interessiert, dass der Film so ein bisschen wird wie das Theater, ne? Dass du quasi immer den gleichen Kram irgendwie hast. Und das wird dann alle paar Jahre, gibt es mal wieder eine neue Inszenierung dann davon irgendwie. Aber ich glaube, beim Film, gerade dadurch, dass du ja dir einen alten Film angucken kannst und der ist ja 1:1 immer noch so wie früher. Es sieht eher nochmal wieder ein bisschen besser aus. Also mehr so, wie die Leute den damals im Kino gesehen haben, als zwischendrin, als nur irgendwie VHS-Kassetten gab und schlecht aufgelöste Fernseher und sowas. Aber heutzutage ist das ja alles perfekt konserviert, das ganze Zeug. Also du hast ja fast Bit für Bit das gleiche, was die Leute mal im Kino gesehen haben. Sie verharren in Passivität und warten auf das aktive Eingreifen von Simba. Verwunderlich ist es nicht, denn Oh, ja, schließlich. das aktive Eingreifen von Simba. Es ist eine Heldenstory und davon abgesehen, mögen es Frauen, wenn die Männer eingreifen, weil wenn du eingreifst und dich dabei verletzt, dann ist der Mann verletzt und nicht die Frau. Ist relativ einfach. Ja. Risikovermeidungsstrategie. Deswegen gibt es halt Männer, die auf Unfälle haben, die tödlich enden und Frauen, die zu Hause sitzen und unter schwersten Bedingungen eine DVD in den DVD-Player schieben. Um für das Kind einen Film einzulegen, der König der Löwen heißt. Keine Ahnung. Dann beginnt der Faschismus. Und da und so fängt der Faschismus an. Ich würde hier die Natürlichkeit von Hierarchien und von kapitalistischen Strukturen behauptet. Und davon sind natürlich auch die Geschlechterrollen betroffen. Diese kapitalistischen Strukturen, die das möchten, dass die Frauen nicht arbeiten, ja. Ja, Da merke ich genau so die. viel von. Da merke ich so viel von, wenn ich mir heutzutage die ganzen Parteien angucke, inklusive FDP und so. Diese kapitalistischen Strukturen, wo die Leute nicht wollen, dass die Frauen arbeiten gehen, ja. Vor allem, ich habe bei ihm das Gefühl, wenn er Hierarchie sagt, dass er das Wort allgemein verachtet. Ihm gefällt die Idee von der Hierarchie gar nicht. Und ich muss sagen, wenn Leute ankommen und sagen, keine Hierarchie, alle gleich, nein, nein, nein, nein. Alle gleich behandelt werden vom Gesetz, ja. Aber wir sind definitiv nicht alle gleich. Sind wir gar nicht. Also nein. Ja, mag sein, aber ich meine, also wenn das jetzt so wäre mit dieser natürlichen Ordnung, wie er das jetzt so darstellt, also dass es quasi auch keine Möglichkeit gibt, da auszubrechen, aber die gibt es ja. Und ich meine, das sagt er ja quasi im Prinzip selber, wenn er jetzt sagt, so ja, die Frauen, die machen halt nichts, so nach dem Motto, ja, die könnten ja auch was machen. Ja, dann kann man ja halt sagen, so ja, dann sollen die halt was machen, ne? Aber da sind wir dann halt wieder bei diesem. Es ist ja irgendwie ein Stück Kunst und deswegen ist es ja natürlich Erziehung. Deswegen wollen die Leute ja uns da irgendwie zu irgendwas erziehen, weil die erzählen das ja nicht so, weil es eine Heldengeschichte war, wie du gerade gesagt hast, sondern die erzählen das natürlich so, weil sie uns alle erziehen wollen, zur Liebe auf den Kapitalismus, der die Frauen, Unterdrückt. der möchte, dass Wenn die Frauen nichts tun, ja. die Frau nicht unterdrückt ist, dann geht es dem Linken nicht gut. Das muss er immer feststellen, dass die Frau jetzt gerade unterdrückt ist. Ja, deswegen haben wir ja auch im Kapitalismus legalisierte Prostitution und im Kommunismus war es verboten. Weil der Kapitalismus das ja hasst, wenn die Frauen irgendwas tun. Doch selbst wenn Nala entgegen dieser Naturalisierungslogik mehr Raum hätte, sollten wir mit der Frage nach der Identifikation nicht bei den Protagonisten stehen bleiben. Wir sollten nicht bei den Protagonisten stehen bleiben. Jetzt Das sind wäre ein wir. fataler Fehler. Wir müssen die Statisten und die Blätter im Hintergrund angucken. Ja, Da geht die nee. richtige Geschichte an. Ey, weil die Antifaschisten, diejenigen, die als einzige nicht den König mögen, die sind doch wichtig. Es kann sehr heilsam sein, wenn wir uns bei dieser propagierten Ordnung einmal in die anderen Tiere hineinversetzen. Identifizieren wir uns zum Beispiel mal mit den Hyänen oder mit einer der Antilopen aus der Herde oder mit irgendeinem Tier, das im Film eigentlich nur als Statist dient und applaudiert, wenn Simba sich als neuer König präsentiert. Ich bin sicher, dass man über die Tiere auch einen Film machen könnte. Ja, auf jeden Fall. Der Film, der wäre bestimmt interessant. Also auf jeden Fall, weil er hätte so viel Die Konfliktpotenzial. dritte Oh, jetzt muss ich Gazelle von klatschen. rechts. Ja. Disneys dritte Gazelle von rechts. Aber bitte in 10 Jahren auch ein Remake. Ja, und auch da, ich meine, diese Sachen, die er da jetzt in einen Topf wirft, so nach dem Motto, das sind einfach nur die, die nicht die Protagonisten sind. Die sind ja auch überhaupt gar nicht miteinander zu vergleichen. Also zum einen schon mal, diese Hyänen sind die Antagonisten in diesem Film, sind die Bedrohung von den anderen, die er damit aufzählt. Also so nach dem Motto, so, es gibt auch einen, auf der einen Seite gibt es die bösen Löwen, diese furchtbaren Faschisten, Und auf der anderen Seite gibt es alle anderen, die Und die sich. sind alle gut und alle wichtig. Das Ding Ja. ist, wenn du jetzt eine Statistenrolle nimmst, die Rolle als Statist anzuschauen, das ist ja total langweilig. Du musst ja deine neue Heldenstory entwickeln und einen Widerstand, einen Konflikt, den du überwinden musst und eine Reise, die du halt angehst, weil die Geschichte so ein Scheiße ist. Weil das lernst du in jedem Schreibkurs XY für Anfänger, dass du halt einen Konflikt brauchst und eine Entwicklung, eine Geburt, eine Metamorphose, dass halt aus dem Protagonisten irgendwas werden muss und sobald halt da es halt nur zu gut oder zu schlecht ist und da kein Widerspruch vorhanden ist, wir Menschen uns langweilen und halt abschalten, weil es halt schlecht geschrieben ist. Deswegen sozusagen, nimm dir mal den Statisten. Ja, der Statist wird dann, wenn es unterhaltsam werden soll, eine neue Hauptrolle mit einer neuen Heldenreise. So, na. Und dann, na. Garantiert. Exakt das nämlich spiegelt unsere reale Situation in einer so geordneten, in unserer so geordneten Gesellschaft wider. Wir haben maximal noch eine Stimme auf dem Wahlzettel innerhalb eines relativ postdemokratischen Systems. Sonst aber sollen wir uns beispielsweise EU-Pullis anziehen und einfach die in Hinterzimmern tagenden Mächtigen beklatschen. Was für eine dumme Grütze, Alter. Wir haben maximal unsere Stimme. Was für ein Quatsch. Also NGOs wie noch und nöcher gibt es von allen politischen Seiten. Man muss da nur kompetent sein, Social Skills lernen, Networking können und dann kann man seine Politik machen und versuchen, Einfluss zu erhalten. Aber sozusagen diese Vorstellung, dass du gerade hier jetzt in Deutschland, dass du ja außer deiner Stimme nichts machen kannst, ist absolut lächerlich. Also lächerlicher geht's nicht. Also. Naja, gut, also ich meine, wenn man den ganzen Tag nicht Zeit hat, um sich auf solche Dinge zu kümmern, läuft da schon vieles einfach vorbei. Ne? Also Ja, zu aber den wenn du halbwegs EU-Pullis, also kompetent. ich finde das jetzt nicht so richtig darauf zu beziehen, auf diesen Film jetzt. Das ist wie üblich, erschließt sich da für mich kein Zusammenhang zu dem Film, aber so mal ganz abgesehen davon ist das mit den EU-Pullis. Und der Schicksalswahl und dem, was dann hinterher da irgendwie die da meinen, die von der Leyen macht es jetzt, weil es irgendwie die Franzosen gerne so haben möchten. Ja, das ist schon wahr, dass das irgendwie bescheuert ist, aber was hat das mit dem König der Löwen zu tun? Und mit den Ja, Diäden und aber mit der dritten da Gazelle musst von du, rechts? aber im König der Löwen tust du ja auch nur dem bestehenden System abnicken und im hier im echten Leben, da hast du nur eine Stimme und da ist ja in der EU das auch, also da bist du ja dann auch Statist und musst dein Pulli mit dem EU-Logo anziehen und da kannst auch nichts reißen. Du bist ja dann genauso wie der Statist in dem Film und in dem Film glaubst du, dass du der Held bist, aber in Wirklichkeit bist du ja nur der Statist, der den König abnickt und der König ist die von der Leyen und die Merkel und der Macroni und da ist alles die große Verschwörung von den bösen Staaten, die dich unterdrücken wollen mit ihrer Hierarchie und dem Kapitalismus und dann läufst du im Hamsterrad und dann beuten dich alle aus und alles sind schlecht und hätten wir mal nur alle Marx gelesen, wäre alles in Ordnung. Darauf läuft es hinaus. Ist auch wahr. Die antidemokratische Haltung im Film zeigt sich im Original wie im Remake besonders deutlich in der Szene, wenn die Antilopenherde durch die Schlucht stürmt und Simbas Vater ums Leben kommt. Das Volk wird hier als diffuse, gleichförmige Masse dargestellt, von dem, setzt es sich einmal in Bewegung, eine ungeheure Gefahr ausgeht. Zuvor bekamen wir auch schon mit dieser Circle of Life-Ideologie erklärt, warum Löwen Antilopen fressen und das auch gar nicht schlimm ist. Naja, also im Kontext von dem Film ist es im Prinzip, es sind halt diese Tiere, die machen das halt so. Also jetzt im richtigen Leben. Ja. Und deswegen wird das da so, ja, deswegen wird das da so gezeigt. Und das mit der Ideologie, die das angeblich ist, die uns jetzt als Menschen irgendwie erklären soll, dass wir auch über anderen Menschen stehen oder so. Das wäre vielleicht, wenn die Löwen jetzt sagen, so ja, hier und die anderen Löwen da, die kannst du übrigens umbringen, so wir sind besser als die oder so. Aber das. Nein, nein, es geht um die Dämonisierung des Volkes, weil es wird ja so dargestellt, als ob die Herde, dass sie ja einen Todestrieb hätte, dass wenn sich jemand vor das Volk wirft, dass das einfach nur totgetrampelt wird. Damit wird der Statist, der im Hintergrund steht, also als Submensch dargestellt und damit wird dir eingetrichtert, dass du ja nur wild und böse bist und den edlen Herrschenden wehtun würdest und deswegen musst du unter Kontrolle gebracht werden. Das ist die Botschaft, die dahinter steht. Schon im Kinderzimmer wird das eingeimpft. Okay. Ja, ich meine, es ist ja auch so. Also irgendwelche Umstürze aus den Massen heraus hat es ja auch gegeben. Also Ja. schon. Und parallel sich darüber aufregen, dass irgendwelche Leute Kommentare im Internet schreiben. Gut, das macht er jetzt nicht, aber genügend Ah, Leute, das die. würde er hundertprozentig machen, wenn er einfach dafür nur die Bühne bekommt. Da bin ich mir sicher. Das würde ich ihm unterstellen wollen. Und wenn Okay. ich ihm das falsch unterstelle, dann tut es mir leid, Herr Schmidt. Ja, aber auf der anderen Seite ist es dann irgendwie so, ja, viele Leute, gleichförmige Leute, ich meine, sind ja auch bedrohlich. Also beim letzten Mal hat er ja sich darüber aufgeregt, dass die glorreichen Antifaschisten von den Nyänen so wie Reichsparteitag da irgendwie dargestellt werden. Ja, das ist ja auch nur eine Masse. Boah, im Chat gerade das Small Price, die Königin der Lö der, der die König der Löwenisierung des Abendlandes. Ja, das trifft's gut. Ja. Die Szene lädt dazu ein, dass wir uns als Simba, also als Einzelner in einer anonymen Masse identifizieren. Lädt dazu ein. Wisst ihr, wo ich diesen Spruch mit dem Einladen kenne? Aus der katholischen Kirche kenne ich den eigentlich. So ein Predigtspruch. So ein totaler Predigtspruch. Ich darf sie einladen, sich zu erheben. Ich darf sie einladen, sich hinzusetzen. Solche Sprüche. Da muss ich mal dran denken, wenn ich solche Sprüche höre, von wegen einladen. Es lädt dazu ein. Ja. Du weißt ganz genau, wie wir uns alle fühlen sollen. Schon King Vidors Film The Crowd von 1928 funktioniert so. Man sieht sich immer gern als der Einzelne, während um einen herum eben nur die Masse tobt. Der König der Löwen will, dass wir die Masse, das heißt uns selbst, verachten. Die Masse der. Die Masse, also uns selbst. Ja, gut, das meinte ich doch vorhin schon. Also, du weißt, dass man sich selber verachtet, damit man die Masse ablehnt, damit man sich duckt und den Herrschenden gewähren lässt. Das ist, weißt du, darauf spielt er an. Also, dass du eine Abneigung über die Massenaktionen, der kollektiven Art und Weise erhältst, weißt du? Weil wenn die Ja, Herde aber meinte trampelt, nur, dass dann. du nicht Teil der glorreichen Revolution sein möchtest, weil Ja. dir da gezeigt wird, dass das ja so ein Kollektivismus was Schlechtes ist. Weil letzten Endes. Ja, aber der Kollektivismus der Hyänen ist ja wiederum der gute Kollektivismus. Da, wenn sie marschieren. Nee, da werden sie ja schlecht dargestellt. Aber eigentlich sind sie die, die den König nicht mögen und deswegen die Antifaschisten, ja. Unterdrückten Hyänen wird ebenso als gefährlich dargestellt. Okay. Dass sie einfordern, nicht länger hungern zu müssen, wird dadurch delegitimiert, dass sie sich einem bösen faschistischen Führer, eben Ska, anschließen. Die einzige positive Darstellung der Masse sind die plus Juwelen. Echt? Mir wird es bestimmt nach dem Stream wieder vorgeworfen werden. Aber wenn du Hunger leidest, bist du zunächst mal selber dran schuld. Du und dein Dorf und deine Familie. Punkt. Da ist niemand anderes dran schuld. Da bist erstmal nur ihr selber. So. Und wenn die Hyänen hungern, dann ist das erstmal halt mangelnde Planung. Ja, und vor Persönliche. allen Dingen, dass Also. in dem Kontext von dem Film, ja, hungern die ja quasi, weil sie da nicht die anderen Tiere einfach angehen können. Ja, weil sie vom Löwen beschützt werden. Und das ist dann wiederum gut, sozusagen. Also das wäre jetzt gut, wenn die jetzt essen könnten oder wie. Aber es ist total böse, wenn der Löwe zu dem anderen sagt, so, ja, hier, Wir essen die Gazellen, und wenn die dann sterben, dann düngen die das Gras, und dann, oder wenn wir sterben, dann düngen wir das Gras und diese ganze Kram da vom Circle of Life, und dann essen die das Gras und tralala und hin und her und so. Ja, das ist aber dann wieder böse, wenn die das sagen, so dass wir die essen. Aber wenn die anderen da hungern, ich meine, oder die sollen dann Vegetarier werden oder wie? Kapiere ich nicht. Außerdem reiten die sich ja auch selber rein, dann im Endeffekt. Also ich weiß jetzt nicht, wie das in dem Remake jetzt ist, aber in dem Zeichentrickfilm ist es ja quasi dann so ein ziemliches Ödland, wo die dann, wenn sie da den Kram da managen, und ja, ich denke mal, das soll wohl dann zeigen, dass sie es übertrieben haben. Ja. Da nicht so gut alles in Balance gehalten haben, wie die Löwen das vorher erzählt haben. Aber das ist ja alles schlecht, weil das zeigt uns ja nur wieder, dass angeblich so die Unterdrückten, vielleicht eventuell, wenn die da sich dann befreien, sogar noch schlimmer sind als das, wovon sie Leute befreit haben. So ein Zufall. Das ist ja ganz schön gefährlich, würde ich sagen. Da kriege ich direkt rote Hochgefährlich. Angst. Ja. Jubelnden, nichts in Frage stellenden Tiere, die jede Entscheidung des jeweiligen Königs gutheißen. Was der Film macht, können wir auch im gegenwärtigen Diskurs über Populismus erfahren. Ich finde es auch genial, wie er nicht das schafft, einen Unterschied zwischen einem Tyrannen und einem König herzustellen. Ein König wird von seinem Volk beschützt. Ein Tyrann braucht Schutz vor seinem Volk. Das ist ein ziemlich großer Unterschied. Und da kann er noch so selbstgerecht da vor sich her lächeln als Champagner-Sozialist, der er ist. Aber Tyrann und König sind zwei unterschiedliche Dinge. Und natürlich kommt er jetzt zum Hedonismus. Aber das ist doch wahrscheinlich eine Coca-Cola da in dem Glas. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass der da einen guten Stoff trinkt. Also Das traue ich ihm nicht. ich bin auf jeden Fall dafür, dass beim nächsten Remake die dann eine Szene haben, wo die Gazelle vom Löwen gegessen wird und dann sagt: Ja, Herr König, das finde ich großartig, dass Sie mich essen. Ich bin total zufrieden und ich bin damit einverstanden. Weil Ideologie. Mit dem Satz, das ist aber Populismus, kann man sich jede Bewegung, jeden Protest vom Leib halten. Der Philosoph Jacques Rancière schreibt in dem Aufsatz Der Ja, ja, unauffindbare ja, ja, Populismus. ja. Jacques Rancière, sehr, sehr toller Typ, hat mit Louis Althusser Reading Capital 1968 rausgebracht. Struktureller Marxist, also Structuralist Marxist. Wenn ich mir auch denke, stellt euch gerade einfach nur vor, er hätte jetzt gesagt, ja, ich zitiere jetzt von einem Philosophen, der hat auch immer Herrenmenschen gesehen. Und stellt euch einfach vor, dass er jetzt gerade darauf angespielt hätte, dass es wichtig ist, dass es Herrenmenschen gibt. So, das ist das ähnliche Level, wenn du halt auf Marx rumreitest und ihn zitierst, oder Menschen, die halt Marxisten sind, zitierst. Das ist dann Herrenmenschengesülze. Nur dass du dann halt Proletariat und Bourgeoisie sagst, aber im Grunde Herrenmenschengesülze, weil du brauchst eine eiserne Faust, die die Revolution anführt. Und von dem zitiert er jetzt einen ganz klugen, tollen, gesellschaftskritischen Satz von dem Herrenmenschenadvokaten Jacques Rancière. Da bin ich jetzt gespannt. Populismus, dass die angeblichen Populismuskritiker eine Strategie verfolgen. Ihnen geht es am Ende darum, Zitat, die Idee des demokratischen Volkes selbst mit dem Bild von der gefährlichen Masse zu verschmelzen. Man soll daraus den Schluss ziehen, dass wir uns denen überantworten sollen, die uns regieren, und dass jede Bestreitung ihrer Legitimität und Integrität dem Totalitarismus Tür und Tor öffnet. Ja. Besser eine Bananenrepublik als ein faschistisches Frankreich, behauptete einer der finstersten Slogans gegen Le Pen im April 2002. Der gegenwärtige Medienrummel über die tödlichen Gefahren des Populismus zielt darauf ab, in der Theorie die Idee zu begründen, dass wir keine andere Wahl haben. Und das führt uns zurück zu Der König der Löwen. Das ist die Grundaussage von Der König der Löwen. Es gibt keine andere Wahl. Wir sollen uns, wie Timon und Pumba, zwar freiwillig für Simbas Herrschaft entscheiden. Die finden den da irgendwo und helfen ihm. Also freiwillig für die Herrschaft entscheiden. Und außerdem, also wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie es beim Remake war, aber bei dem Originalding, da ist er ja auch nicht drauf eingegangen. Auf diesen Spruch, die Herde ist weitergezogen. Ja. Dass sie da im Endeffekt da auch einfach gehen dann aus dem Tal raus irgendwie und weg sind. Und ja, sich da nicht unterwerfen müssen. Ja. Komisches Zeug. Aber zugleich müssen wir die Alternativlosigkeit eben dieser Wahl anerkennen. Dass die Neuverfilmung noch wesentlich schärfer als das Original den Hedonismus verdammt, den Timon und Pumba verkörpern, sollte uns besonders aufschrecken lassen. Oh, die verdammten Hedonismus, die wollen keine Degenerierten. Scheiße, aber das geht mir jetzt als Linker aber extrem auf den Zettel. Ich will degenerative Ausfallerscheinungen sehen und haben. Das würde mich vor allen Dingen erstmal interessieren, wie er das überhaupt meint. Also, er erklärt das ja nicht. Und ich meine, ich sag das liebevoll, Hedonismus ist geil, aber es ist halt, es funktioniert nicht. So, im Endeffekt ist ja auch dieses... Ja, das ist ja halt, er kommt da ja an auf der Flucht, weil er dachte, er hätte seinen Vater umgebracht. Also so ist es ja in dem Originalfilm. Ich denke mal in diesem jetzt auch, wo er ja auch wieder nicht drauf eingehen wird. Und die leben halt so ein, ja, mach dir keine Sorgen Leben, was natürlich zu dieser Schuld ziemlich gut passt, so als Kontrapunkt dazu. Und das ist ja gerade das Interessante daran. Und im Endeffekt später dann im Verlauf der Geschichte entscheidet er sich dann halt dazu, diese Verantwortung dann zu übernehmen und sich diesen Sachen dann zu stellen, obwohl er ja quasi das Leben, was er gerade lebt, dieses ja, macht er keine Sorgen, Leben ist. Und das macht diese Sache ja dann noch, spitzt das ja noch ein bisschen mehr zu. Und das ist auch das Gute daran, warum es eigentlich eine gute Geschichte ist und dieser Teil von der Geschichte überhaupt Sinn macht für diese Geschichte. Aber bei ihm hier in seinem Kopf ist es nur, ja, es ist diese Ideologie und dann sollen wir jetzt irgendwie wieder erzogen werden, um irgendwie zu merken, dass irgendwie ohne König leben nirgendwo hinführt und die natürliche Ordnung und bla bla bla. Und der böse Hedonismus. Lassen. Es gab eine in vielerlei Hinsicht problematische Kritik immer wieder an Hollywood-Filmen, die besagte, Hollywood fröne nur dem Individualismus und Hedonismus. Nun, das kann man auf jeden Fall diesem Film nicht vorwerfen, im Gegenteil. Es hat lange Zeit gedauert, bis jetzt dieser Paradigmenwechsel offenbar da ist. Das kann man eigentlich gar keinem Film mehr vorwerfen, weil wir ja jetzt nur noch in Gruppen denken und überhaupt nichts mehr mit Individualismus ist. Ja. Und Hedonismus, naja, also... Gehört geächtet, weil es halt kein Lebensstil ist, der Zukunft hat. Sondern du bist nach einer Weile ausgebrannt und hast dein Leben in Scherben vor dir. Und dann kannst du auch kein angenehmer Hedonist mehr sein. Es ist halt, Hedonismus ist halt so eine Kindsfantasie, dass die Kindlichkeit ewig weiterläuft, auch im Erwachsenenalter. Das ist wie Peter Pan, der nicht erwachsen werden will. Genau das ist Hedonismus. Kindlichkeit im Erwachsenenalter leben. Ja, also ich überlege gerade halt, wie sich das in den Filmen wieder spielt. Also es gibt halt immer noch natürlich ständig irgendwelche Millionärscharaktere und so, auch gerade in diesen ganzen Superheldenfilmen ist es ja gerne mit Batman und Iron Man und hier ein paar von den Bösen sind ja quasi auch irgendwelche Wissenschaftler und so mit Geld und irgendwelchen Kram. Aber Hedonismus jetzt so wirklich ist ja eigentlich auch nicht. Das ist ja auch die ganze Zeit irgendwie Problem und wir müssen die Welt ändern und Zeug irgendwie. Also Hedonismus weiß ich nicht. Fällt mir jetzt kein Beispiel für ein. Fällt dir eins ein? Ich weiß nicht. Im ersten Moment dachte ich gerade an Trainspotting, aber die Botschaft des Filmes ist halt auch Anti-Hedonismus to the max. Also Beispiel bei Trainspotting mit den Heroinabhängigen. Ja, ist eher ein Cautionary Tale, würde ich auch sagen. Ja. Und dann dachte ich Fear and Loathing in Las Vegas, aber ja, ich weiß ich nicht. Fear and Loathing in Las Vegas ist jetzt eher Tatsachenbericht von einem wilden Wochenende von einem Schriftsteller. Also, beruht auf wahren Begebenheiten. Ja. Aber ja, der wäre ein bisschen hedonistisch. Also. Ja, aber das ist ja auch, wie alt? 20 Jahre? 25 Jahre? Ja, eben. Und Die halt beruht beiden. auf einer wahren Geschichte. Also, ich, keine Ahnung. Konflikt, der in dem Film ausgetragen wird, der verbal auch ausgetragen wird, während Simba Anhänger der Circle of Life-Ideologie ist, also diese Kreisidee vertreten, Timon und Pumba die Linie, sagen sie. Sie sagen also, das Leben endet irgendwann und diese Zeit, die man hat, soll man genießen. Und genau das wird verworfen und als etwas Schädliches und Schändliches dargestellt. So explizit ist das im Original nicht geschehen. Hier hat man das noch einmal verdeutlicht. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn er sagt, in welcher Hinsicht. Weil so würde ich mir ziemlich, bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn ich mir den Film angucken würde, ich der Meinung sein werde, dass es nicht stimmt. Dass es nur in seinem Kopf so ist. Dass das wirklich so verworfen wird. Weil wie soll das gehen? Kommt dann ein anderer und sagt so, ja, ist alles scheiße, was ihr hier macht, so, ich bin hier der König, ordnet euch unter. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, also. Der König der Löwen sagt, gliedere dich in die herrschende Ordnung ein, sei bescheiden, fordere nichts in diesem Kreis ein. Dies ist genau die Rhetorik derer, die herrschen und auch der Herrschenden im Westen zunehmend. Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage, was du für dein Land tun kannst. Mit diesem Satz aus Kennedys privilegiertem Munde will man rechtfertigen, warum Pflegeleistungen nicht mehr ohne Zusatzkosten erbracht werden, warum sozialen Projekten das Geld gestrichen wird oder warum Theater schließen müssen. Ja, meine Güte, Alter. Weißt du, das ist, überleg dir doch einfach mal, dass du vielleicht aus eigenem Antrieb und Stärke erstmal was erschaffen kannst in deinem Leben und vielleicht nicht mit der Einstellung ankommst, mir schulden die anderen etwas, dass das vielleicht eine bessere Einstellung ist, die zu mehr Früchten führt, die man nachher verteilen kann. Die Einstellung, dass dein Land dir nichts schuldet, sondern dass du deinem Land etwas schuldest für das, was bereits in dich investiert worden ist, über Bildung etc. etc. Und nicht jedes Mal Theater schließen. Ja, in die Theater geht auch niemand. Deswegen schließen sie, weil sie stark subventioniert werden müssen. Meine Güte. Ja, eben. Und das lässt sich vielleicht schwer irgendwie fassen in so einen Kreis. Also ich meine, das Theater bedient jetzt ja nicht wieder irgendwelche anderen Sachen. Höchstens, wenn es irgendwie sagt, ja, wenn der Wolfgang ins Theater geht, dann kann er kein neues Video machen. Und wenn er kein neues Video machen kann, dann können wir uns nicht drüber aufregen. Und wenn wir uns nicht drüber aufregen, dann machen wir was Produktives. Insofern vielleicht schon, also ist das Circle of Life. Aber ja, wüsste ich jetzt nicht, inwieweit sich das da einfügt. Aber auf der anderen Seite, ja, also ich bin auch einer von den Leuten, die im Endeffekt sagen, wenn das wirklich, das ist ja auch irgendwie Pflege von unserer Vergangenheit, von unserer Kultur, irgendwelche Theater und so. Und wenn, nur weil das jetzt heutzutage viele Leute nicht mehr interessiert, heißt es ja nicht, dass es keinen Wert hat. Also insofern bin ich da schon dafür, dass man da ein bisschen Geld reinpackt, auch von anderen Leuten. So libertär bin ich da jetzt nicht unterwegs, dass das alles nur stattfinden darf, wenn es sich selbst trägt und so. Steuern sind Diebstahl. Aber auf der anderen Seite, ja, also dann weiß ich aber auch nicht, warum man dann irgendwelche zeitgenössischen Politikaufführungen dann da irgendwie machen muss mit öffentlichem Geld und so ein Kram. Das möchte ich dann auch Pflege, mal. aber auch Pflegeversicherung und König der Löwen. Ordne Ja. dich unter. Wenn das kein Populismus ist, was ist das denn dann? Das ist wie so ein kleiner Rattenfänger, der die Leute anködern will. Mit linker, stramm linker Politik, wie auch sein Jacques Rancière zitiert, so Herrenmenschen, Scheiße, so kacke zitiert er. Und der hat bestimmt auch mal einen Satz geschrieben, der toll war, der nicht dämlich ist. Aber wenn ich lese struktureller Marxismus, ja, 100 Millionen Tote, so, so ein zitiert, der sitzt dann da und sagt, Pflegeversicherung, Circle of Life, Kinderfilm, ja, bla bla bla, weißt du, ja, der König des Kulturmarxismus. Bei der Pflegeversicherung passt es vor allen Dingen auch überhaupt gar nicht. Also da passt die Sache mit dem Circle of Life ja noch eher als irgendwie dieses Jahr, wir müssen sowieso irgendwann mal sterben. Weil das ist ja schließlich, also auch wenn das Geld, was man jetzt bezahlt, natürlich ausgegeben wird und nicht da irgendwie, weil es ja umlagefinanziert ist. Aber es ist ja schon so zu verstehen, als ich bezahle es jetzt und später bezahlen es dann andere Leute für mich. Und ja, also insofern ist das ja eher dieses, also ist es ja komplett dieses mit dem Circle of Life und nicht das mit der Linie. Ja. Und weil mit Hedonismus kommst du nicht weit. Mit Hedonismus kannst du keine Pflegeversicherung bedienen. Ja. Mit Hedonismus funktioniert das definitiv nicht. Ja, mit Hedonismus putzt dir auch keiner den Arsch ab. Ja. Sondern nur mit jemandem, der relativ viel, viel, viel erwirtschaftet, dem man dann was wegnehmen kann, damit man es dann jemandem geben kann, der den Arsch abputzt. Mit diesem Scheinargument sorgt man zum Beispiel dafür, dass diejenigen, die sich etwa im Schattenbankensystem eine goldene Nase verdienen, ungestört am sozialen Kahlschlag verdienen. Schattenbankensystem. Mit denjenigen, die sich am sozialen Kahlschlag dumm und dämlich verdienen und die im Schattenbankensystem sind. Ja, dann denk doch mal rational drüber nach. Wie lösen wir das? Marschieren wir in Luxemburg ein? Ist ein eigenständiger Staat. Sollen wir jetzt da Drohnenangriffe fliegen? Ein paar Schützenpanzer hinschicken? Was machen wir denn? Naja, die Masse, die kommt da jetzt an und die trampeln ja niemanden nieder, haben wir jetzt gelernt. Das ist nur ein Betriebsunfall, wenn das passiert. Da sollen wir mal lieber nicht von ausgehen. Und wenn dann in Luxemburg halt alles brennt, dann weiß ich auch nicht. Und das nächste Ding ist ja, die meisten, die dicksten Steueroasen, die sind ja auf dem Landesgebiet von UK, von Vereinigtes Königreich. Da hat man die Sachen dann eingeführt, dass man dann auf Isle of Man und so. Isle of Man war USA. Diese Linie, die er da jetzt konstruiert, diese direkte Linie von hier streichen sie die Sozialabgaben zu, da bereichert sich einer dran, die gibt's auch nicht. Die gibt's auch nicht, ja. Also, es gibt Leute, die betrügen auf der kleinen Ebene, auf der höheren Ebene, auf der großen Ebene. Und was der Linke gerne macht, ist, der tut den Schattenbanken, nur die Reichen bestehlen dich, nur das fällt ins Gewicht, nicht die Tat, das Stehlen selber ist verwerflich, sondern nur das Stehlen in großem Umfang und das machen nur die Reichen. Man kann sich natürlich ewig lange drüber unterhalten, über Lohnnebenkosten und was das alles noch für Effekte hat, wenn man die erhöht, wenn man die verringert und hin und her und her und hin. Aber auch das muss man ja nicht in diesem, man muss da ja nicht reinlesen, dass das nur ist, weil sich die Leute daran bereichern, sondern man kann das natürlich auch so auslegen, dass ja, wenn es halt nicht mehr tragfähig ist, dann macht die Firma dicht und so. Ne? Ich meine, das passiert auch. Und das ist auch ein Aspekt der Sache. Also von daher ist das schon so die schlimmstmögliche Auslegungsvariante zu sagen, so alles, was man irgendwie an Schrauben drehen muss, was die Leute sagen, ist auf jeden Fall immer nicht gerechtfertigt, ist auf jeden Fall immer, weil sich jemand dran bereichern will. Ja. Wir erleben derzeit, wie eine politische und ökonomische Elite den scheinbaren Hedonismus verdammt, obwohl es gar kein Hedonismus war. Und beliebt sind dann Sätze wie, wir müssen den Gürtel enger schnallen oder die fetten Jahre sind vorbei. Und unser eins fragt sich, wo waren eigentlich denn die fetten Jahre? Und die fetten Jahre, also sind die Jahre, wo wir halt in den Top 10 von den Ländern sind, denen es weltweit am besten gibt. Also UN-Bericht von, oh kacke, der war von 2010, schon eine Weile her. Aber beim Index für menschliche Entwicklung rangiert Deutschland weltweit auf Platz 10. Also Ja, besser wird's so weltweit nicht unbedingt allzu arg. Brauchst du auch ein bisschen Ölreichtum oder so, dann geht das noch. Aber so an sich der Lebensstandard, das mag jetzt nicht unbedingt holla die Waldfee sein, aber halt auch jemand, der Hartz IV ist, der lebt eigentlich relativ besser wie ein König im 17. Jahrhundert, wenn du auch mal nur den Arzt anguckst, zu dem er gehen kann. Also weiß ich nicht. Also wir werden ja von der bösen Natur unterdrückt und nicht zunächst von den bösen Eliten. Das ist ja dann auch wieder Ja, nur aber die Popul. Theater eben. Ja. Ja, politisch-ökonomische Elite, die uns ausbeuteten. Ja, hat zu 100 Millionen Menschen geführt, die gestorben sind. Kommunismus ist mit Pflegeversicherung auch nicht so gut gewesen. Hier bereichern sich auch ein paar, ja. Aber hier gibt es was, von dem man sich bereichern kann, wenn man strukturellen Marxismus einführt. Gibt es das nicht? Ah. Getan, damit diese Elite eigentlich ihre Dekadenz ausbauen kann. Warum eigentlich werden denn auch Timon und Pumba zwar als Ja, sympathisch, die aber naiv Dekadenz der dargestellt? Elite. Was ich lustig finde, ist, alle Unternehmer, die ich kennengelernt habe, waren Leute, die haben 70, 80, 90 Stunden die Woche gearbeitet, damit sie ihr Unternehmen leiten können, führen können, damit sie es hochbringen können, damit es funktioniert. Und hier sagt man jetzt, ja, die sind dekadent. Die nehmen die anderen aus, die beklauen die kleinen Leute und dann nehmen die Saus und Braus und baden in Champagnersuppe. Was? So Ja. kommt mir das rüber. Außerdem war das ja auch zumindest jetzt in dem Animationsfilm auch nicht nur alles Fröhlichkeit mit Timon und Pumba. Also das Schwein war ja vor allen Dingen dazu gezwungen, sozusagen so ein Aufsteigerleben zu führen, weil er so gestunken hat. Das wurde da ja auch ziemlich eindeutig dargestellt. Ja. Und ja, aber hier mit dem mit der Linie von Anfang bis zum Ende, ja, die, wenn du die durchs Gulag durchziehst, dann ist es wirklich eine Linie, ja. Da gibt es kein Circle of Life, da gibt es keinen, der eine hilft den anderen oder so, das eine führt zum anderen, sondern das ist wirklich nur eine Linie. You go to Gulag und Ende. Aber ja, Pflegeversicherung brauchst du da nicht mehr, das stimmt. Und Theater, hast du da ganz viel Theater? Ja, das ist Theater des Überlebens. Da musst du Schauspieler spielen und so tun, als ob du arbeitest, damit du während der Arbeit Kalorien safen kannst, damit du nicht verhungern tust. Weil wenn du dich beim Arbeiten richtig anstrengst, dann bekommst du zu wenig Brot zum Essen und dein Körper zehrt sich nach einer Weile aus und du stirbst jämmerlich im Gulag. So war das damals. In den guten Gulags. So, da musst du Theaterschauspieler lernen können. Ach, Ebel, wie stellst du denn die Antifaschisten schon wieder dar? Ja, stimmt. Ich bin da böse. Der mit seinen Herrenmenschen-Zitaten. Gestellt. Mit dieser Masche begegnet man auch zum Beispiel den Schülern von Fridays for Future. Man sagt, ja, das ist alles sehr gut gemeint, aber es ist doch schrecklich naiv. Ja. Ja, korrekt. Ja, Und nun? korrekt. Ich würde ihn mit einbeziehen. Er ist auch naiv. Wir sollten diesen Vorwurf der Naivität radikal zurückweisen. Er ist gar nicht naiv. Ich Er bin weiß gar nicht. nicht naiv. Du bist Radikal selber weise ich das naiv. zurück. Offenbar nämlich ist es Timon und Pumba gelungen, einen Weg zu finden, um nicht derart beherrscht zu werden. Wir glauben zum Beispiel. Die Die mussten mussten ein das machen. Märchen. Dieses Aussteiger-Ding mussten die machen, weil die nicht aufgenommen wurden von der Gesellschaft, weil das Schwein gestunken hat. Zumindest bei dem anderen weiß ich nicht mehr. Und in der Realität ist das ein Märchen, dass es ein System ohne Hierarchie und Herrschaft gibt. Das ist eine Erzählung, die dir jemand erzählt, der über dich herrschen will. Oder dein Geld will. Das gibt er ja auch an, hier Bankkonto, PayPal, slash Filmanalyse. Deswegen, jemand will dein Geld oder über dich herrschen. Wenn er dir erzählt, das sei ich mache ein gutes System, ohne dass jemand über dich herrscht, musst du nur mir folgen und meine Befehle folgen. Bei mir geht hier schon die gelbe Angst-Alarmanlage los. Ja. Beispiel an die 40-Stunden-Woche, als wäre es der liebe Gott. Wenn etwas naiv ist, dann ja wohl das. Was also, wenn Timon und Pumba. Als wär's der liebe Gott, als ob sich irgendjemand, es ist halt eine Zahl. Es ist halt irgendwie, auf irgendwas muss man sich einigen. Und ich sag mal so, in Deutschland haben wir wenigstens sowas wie eine Regelarbeitszeit. Also, in anderen Die Ländern zu ist das nie. anders. Ich sag nur Japan, ich sag nur Amerika. Ja. Da kannst du schön für deine Firma leben. Ja, aber da kannst du dich nicht hinstellen und sagen, 40-Stunden-Woche. Alle tun so, als wäre das irgendwie die Norm. Pumba die einzigen Vernünftigen sind. Und sie leben am Ende doch ein Leben, wie Karl Marx es in der deutschen Ideologie über den Kommunismus sagte. Er beschreibt, wird da einmal sehr konkret, wie er Ja, sich den weißt du, und dann fragen mich die Leute, was meinst du nur mit Kulturmarxismus? Ist so eine Scheiße zum Beispiel. Entweder jemand, der Identitätspolitik raushaut, dass die neue Rassenlehre der Linke ist, oder die halt direkt Marxismus raushaut. Das ist für mich Kulturmarxismus so. Aber da wird Wenn der der Marx Links. jetzt konkret. Ja, Jetzt also wird er da wird das konkret. die Konkretisierung des marxischen Narrativ, sagen wir jetzt mal so. Oder wie die alte Brechtleier ging, wärst du nicht reich, wäre ich nicht arm. Ja, der größte Trugschluss der Menschheitsgeschichte. Mit 100 Millionen Toten als Preiszettel für diese Dämlichkeit, die von Intellektuellen zusammengesponnen worden ist und man dann auf Rattenfang gegangen ist und einfachen Leuten eingeredet hat, folgt uns nur und dann mit eiserner Faust Gulags errichtet hat. Für die Revolution halt. Lenin meinte, dass als Unternehmer, die beuten ja nur aus und das kann ja jeder mit 3 Tagen lernen, kann auch ein Unternehmen leiten und dann hat man das umgesetzt und dann ist die russische Wirtschaft zusammengebrochen und die Leute haben angefangen, weniger zu produzieren und dann kam irgendwie auch der Hunger und so, weil man das mit den Landwirten auch so gemacht hat, ein bisschen Kulaken erschießen und so. Auf der Linie reitet er hier rum. Also wie gesagt, vorher Herrenmenschen-Kacke zitieren von dem Jacques Rancière und jetzt direkt Marx zitieren. So und das schamlos, also Champagner-Sozialist angezogen im Anzug, also nur Intellektuelle sind so blöd, dass sie auf Marx reinfallen. Also ich, da, Aber jetzt das wird ist Marx konkret. Jetzt höre ich endlich mal, wie Marx konkret wird. Ich bin total ja. aufgeregt. Okay, konkreter Marx in 3, 2, 1. Kommunismus vorstellt. Er sagt, so wie nämlich die Arbeit verteilt zu werden anfängt, hat jeder einen bestimmten ausschließlichen Kreis der Tätigkeit, der ihm aufgedrängt wird, aus dem er nicht heraus kann. Er ist Jäger, Fischer oder Hirt oder kritischer Kritiker und muss es bleiben, wenn er nicht die Mittel zum Leben verlieren will. Das ist unser Status quo. Während in der kommunistischen Gesellschaft, wo jeder nicht einen ausschließlichen Kreis der Tätigkeit hat, sondern sich in jedem beliebigen Zweige ausbilden kann, die Gesellschaft die allgemeine Produktion regelt und mir eben dadurch möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden. Ich werde nicht mehr. Ja. Extrem konkret. Und vorher noch, ja, das ist ja kein Populismus und Naivität muss man zurückweisen. Und Kapitalismus muss kritisiert werden und Pflegeversicherung gibt es ja Genau. nicht. Und deswegen kann man jetzt da alles Ja. werden und alles sein. Und ja, ich. Es ist so witzig. Jetzt sind die Leute alle eingesperrt. Jetzt dürfen sie nur das machen, was ihnen zugewiesen wird, ja? Ist das so? Ist das so, mein Lieber? Ja. Also dann muss ich wohl noch mal ins Gesetz gucken oder so. Da habe ich dann, glaube ich, hier schon häufiger gegen verstoßen, gegen dieses Ich, Gesetz, dass man ich, nur das ich. machen darf. Also ich meine, ich will jetzt keine OP machen. Obwohl man ja in Deutschland auch schon jede Menge viel Quacksalber, Heils, Dingsbums irgendwie tun darf mit den Leuten. Aber ja, oder als Jurist irgendwelche Verhandlungen führen oder so. Das kann ich nicht, aber irgendwelche Dinge, die keiner Zulassung bedürfen, die kann ich machen, wie ich will. Und im Marxismus können die Leute abends auch kritisieren. Schau ich mal auf die Uhr. Es ist abends. Ich war heute schon Ich. arbeiten, 8 Stunden, 40 Stunden Woche, oh, Faschismus. Und jetzt sitze ich Ja. hier und kritisiere sowas aber auch. Ich habe gar nicht gewusst, dass es in unserem kapitalistischen System komplett verpönt und verboten ist. Ja. Naja, aber Scheiße, was ich Ebel. auch. Scheiße, Ebel. Morgen komme ich ganz holen. Nein, aber ich finde es auch geil in seinem Gesichtsausdruck, wenn er so das eine Auge leicht zugekniffen hat und dann die Mundwinkel runtergezogen hat. Das hat so einen Blick von Verachtung. Und ich weiß da jetzt gar nicht, ob das, weißt, ob das so eine Micro-Facial Expression ist, wo er dann seine Zuhörer verachtet, die ihm die Scheiße glauben, weil er selber weiß, dass es Bullshit ist, oder ob er wirklich selber dran glaubt, weil das. Da bin ich mir bei den manchen, bei so Ideologen manchmal nicht so sicher, ob sie selber wirklich diese Kacke geschluckt haben oder ob sie wissen, dass sie Rattenfänger sind. Weil im Grunde kam er gerade mit dem übelsten Herrenmenschen-Zitat an von Marx und sagt jetzt, du bist Herrenmensch, die anderen sind alles Untermenschen und du darfst sie zwingen und du darfst sie knechten. Mit so einer Kacke kommt er hier an und das eine ist halt weniger gesellschaftlich geachtet, weil halt wir auf dem linken Auge blind sind, weil halt, ja, warum auch nicht? Ja, beim Und Kommunismus, genau, im Kommunismus, da regelt dann die Gesellschaft alles. Dass auch ja du genug bist sehr Fische leise. gefangen werden und so, das regelt alles die Gesellschaft. Und da kann jeder dann machen, was er möchte. Im Gegensatz zu jetzt. Es Ja. ist wunderschön. Ich find's klasse. Nun kann man sagen, natürlich, Timon und Pumba sind faul, aber das ist natürlich auch eine Argumentationsstrategie des Films, die wir häufig finden, wenn gesagt wird, naja, würden die Menschen nicht gezwungen werden, dann würden sie nicht freiwillig arbeiten oder freiwillig ihren Leidenschaften nachgehen, dann würden sie nur noch auf der Couch sitzen. Das ist natürlich Unsinn. Ja, Warum? natürlich. Und aber im Marxismus ist das total sinnig, dass dann da die Leute alle machen können, was sie wollen und gleichzeitig alles gemacht wird. Ja, und alles funktionieren. Und nicht jeder sagt, ich will König werden. So. Das funktioniert auf jeden Bei Fall. Timon und Pumba jedenfalls ist die allgemeine Produktion geregelt. Es ist genügend für alle da. Timon und Pumba und die anderen Tiere leben auch interessanterweise nicht in einer Familie, weil diese Familie natürlich diese herrschende Ordnung von Simba stützt. Und das ist kein Zufall, weil Eigentum ja in der Gesellschaft von Timon und Pumba keine Rolle mehr spielt. Schon Ja. Eigentum spielt keine Rolle mehr und deswegen leben sie nicht in einer Familie, weil wer eigentümt was in der Familie? Ich finde es ekelhaft, wenn Linke so über Familie sprechen. Richtig ekelhaft. Ich hoffe, er hat keine Kinder, die er mit so Gesülze voll labert, Alter. Ja. Ja, vor allen Dingen auch das, das ist einfach, das würde einfach diesen Aspekt von der Geschichte einfach nur unnötig aufblähen mit irgendwelchen Charakteren, die keiner braucht. Wenn die jetzt noch eine Familie hätten. Aber das ist natürlich wieder die ästhetische Leseart von, wie diese Geschichte konstruiert ist, um eine interessante Geschichte zu sein und nicht die Ideologie, ich habe es verstanden, was uns das alles sagen soll. Ich weiß ganz genau, was die Leute sich dabei denken, wenn die sowas konstruieren und, und was wir uns dann da, wie wir erzogen werden sollen, das weiß ich alles ganz genau. Leseart halt, ja. Schon Marx hat ja auf die Bedeutung der Familie in diesem Zusammenhang hingewiesen und er schreibt davon, dass im Prinzip die Frauen und die Kinder die Sklaven der Männer sind und er sagt dann sehr. Ja, im Prinzip. Ja, Das ist so, Sklaven. kennen wir. Ja. Ne, kennst du hier Sklaven und Ja. so? Deswegen hat Marx persönlich auch fremdgevögelt mit von seiner Frau. Während sie schwanger war, hat er mit anderen rumgehangen. Ja, deswegen, weil Herrschaft und so. Und dann in der deutschen Ideologie Kacke schreiben, die man im eigenen Leben nicht umgesetzt bekommt. Weil Gründe, Gründe, Gründe, Gründe. Ekelhaft. Ja, und herrschen, ey, herrschen. Ganz besonders, ja. Deswegen haben wir auch diese Incel-Ideologie, weil die Männer alle herrschen. Ja. Ja, ausdrücklich, die freilich noch sehr roh, latente Sklaverei in der Familie ist das erste Eigentum, das übrigens hier schon vollkommen der Definition der modernen Ökonomen entspricht, nach der es die Verfügung über fremde Arbeitskraft ist. bla bla bla bla bla. Das fand ich auch so lustig damals in hier bei diesem einen Republika-Vortrag von der Stokowski, wo sie auch schon dieses Ding mit Marxismus und mit den Frauen irgendwie ranziehen wollten. Wo ich mir denke, ey Leute, ihr quatscht die ganze Zeit von entfremdeter Arbeit und solchen Sachen und wie schlimm das ist. Und dann kommt ihr an mit Familie und konstruiert da irgendwelche Ökonomie da irgendwie rein, wo die Leute nur für die anderen arbeiten. Das ist doch das Prototyp von nicht entfremdeter Arbeit, sich nur um seine eigene Sippschaft kümmern, um sich Ja. selbst, um den Mann und um die eigenen Gene. Also Ja. mehr Selbstbezogenheit geht eigentlich gar nicht mehr. Mehr, also das, was sich Frauen erlauben können, an Wegignorieren von der ganzen restlichen Gesellschaft, Mehr Eigenbezogenheit wäre dich selber klonen und mit dir selber schlafen. ja, Das genau, wäre noch mehr Eigenbezogenheit. ja. Aber mehr geht auch dann auch Und nicht mehr. ansonsten, gerade heutzutage, kannst du als Frau ja auch als Single leben von früh bis spät. Das wollen Ja. die nur nicht. Und warum auch? Und in den meisten Fällen brauchen sie es auch nicht. Ganz im Gegensatz zu diesen Männern, ne? Hier, mein Lieber, weil ich erinnere noch mal dran, ich habe vorhin schon mit dem Incel-Ding angefangen. Er war ja auch bei dieser Jordan Peterson-Buchbesprechung, wo sie da ja auch kurz drüber gesprochen hatten und Ja. wo sie auch nur Humbug erzählt haben. Aber jetzt kommt dir das irgendwie nicht mal wieder in deinen Kopf rein, dass das dieses Ding gerade hier bei uns im Westen wird hier überhaupt gar keine Frau dazu gezwungen, sich irgendwo zu verheiraten. Und mit irgendwelchen Männern zusammenzuwohnen und dann zu machen, was die wollen. Und vor allen Dingen nur für die anderen das machen, das geht auch überhaupt gar nicht. Wie willst du denn das schaffen, in deinem Haushalt nur Dinge für andere Leute zu machen, nichts für dich selbst? Das ist vollkommen unmöglich. Und das kannst du direkt König. wieder vergessen. Dieses ganze Narrativ ist das Dämlichste überhaupt. Also dieses ganze Ding von wegen, in Familien sind die Leute ökonomisch irgendwie, Ausgebeutet. beuten die Leute sich irgendwie aus, ja, oder die Unterschiede sind so groß, weil die Männer das Geld verdienen und die Frauen haben da ja nichts von. Im Ja, Arsch. gar nichts, gar Die nichts. können, die Kaufkraft von Frauen ist größer als die von Männern, obwohl sie weniger selber verdienen. Und ja, natürlich, die gehen auch für andere Leute einkaufen, aber die gehen auch für sich selbst einkaufen. Also kommt mir noch nicht mit diesem Krempel von wegen, dass das so ein schlimmer Deal ist und dass man dann nur irgendwie am Arsch ist, zumal man da ja auch aus dieser ganzen Nummer aussteigen kann, auch immer einfacher, also so einfach wie das im Moment ist. Jetzt will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde mal sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es das mal einfacher gewesen ist. Und da ändert sich auch Nein. nichts dran. Und in Deutschland haben wir auch im Vergleich zu anderen Ländern dann einen ziemlich heftigen Unterschied, so wo du als Frau fast garantiert ist, dass du, wenn du das möchtest, deine Kinder ganz für dich alleine haben kannst nach einer Scheidung. Und dass du den Männern da überhaupt nichts geben brauchst. Aber die auf der anderen Seite dir jede Menge. Und das können die auch selber entscheiden, weil sowas wie wer schuld ist oder so an der Scheidung, das gibt's ja nicht mehr. Und das ist vielleicht auch gut so, aber es gibt es halt nicht mehr und deswegen kannst du mir auch nicht kommen mit, dass die da nur die Geknechteten sind und die Armen sind und so und dass sie da nichts zu entscheiden haben. Die haben alles zu entscheiden. Die Linke Und halt. das ist bei Timon und Pumba nicht der Fall. Sie beuten niemanden aus und sie sind auch nicht auf Reproduktion ausgerichtet. Ja, und die haben auch nicht die Möglichkeit dazu, weil das Schwein stinkt, mein Lieber. Das wird in diesem Film natürlich nicht thematisiert, aber da könnte man auch einen Film drüber drehen, wahrscheinlich über Inzelpumba. Ja, Das Mann, stinkende Insel Pumpe. Schwein. Aber finde ich ja schön, dass du das großartig findest, dass die so moralisch wunderbare Menschen sind, diese Tiere. Diese Ordnung wird der Naturwüchsigen von Simba gegenübergestellt, in der Hierarchie und die Ausbeutung von Schwächeren vorherrschend sind. In Simbas Welt darf man entweder Fischer oder Kritiker, Jäger oder Gejagter, Herr oder Untertan sein. In unserer Welt auch. Mit der neuen Ver Ich finde es klasse, dass der König des Kulturmarxismus wieder mit einem Herrenmenschen-Zitat ankommt. Ich finde es einfach, ich mag einfach diese Worte, Jäger, Kritiker, Hirte, ich mag die einfach nicht, weil es Herrenmenschen-Sülze ist, die in den Abgrund führen. So, die 100 Millionen Tote auf dem Gewissen hat. So, 100 Millionen ist viel. Keine Ahnung. Ich lese mal ein Buch darüber, der Archipelago Gulag von Solzhenitsyn oder Gulag von Apple, Anne Applebaum, wie das Leben im Gulag war. Konzentrationslager von Deutschland, die waren noch ein Zacken schärfer, gerade die Todeslager, aber im Gulag war auch kein Zuckerschlecken. Also die waren nicht primär dafür ausgelegt, viele Menschen umzubringen, aber das Leben dort war scheiße. Und man hat einen Dreck aufs Leben dort gegeben. Also richtig ekelhaft. Ja, ich glaube, was den Leuten daran noch eher gefällt, ist auch im Vergleich zu den Nazis, ist diese Einbildung, dass man ja bei den Nazis da reingekommen ist über die Gruppenzugehörigkeit und bei dem anderen Ding sozusagen über, was die Leute gepasst hat und was den Leuten nicht gepasst hat. Also die waren ja dann irgendwie gegen die Revolution und so. Oder, ja, oder Kulaken. Zumindest, ja, und deswegen, ja, da kann man dann noch irgendwas draus konstruieren, so nach dem Motto, hätten sie sich mal an die Regeln gehalten oder so. Und ich denke mal, das wird so rein psychologisch einer der Hauptgründe sein, warum die Nazi-Lager bei den Leuten schlechter mehr ankommen als die anderen. Ja. Das stimmt. Verfilmung wird diese Ideologie reproduziert, wie auch schließlich ein neuer Babylöwe am Ende präsentiert wird, auf das die herrschende Ordnung niemals ende und wir Untenstehenden nur schauen, aber nicht sehen. Ja. Der König des Kulturmarxismus ist. So ist es. Jetzt wird's dunkel. Ja. Ich muss auch sagen, allgemein zu der linken Weltansicht, überlegt euch doch mal, jemand kriegt einen Tipp, dass Pizza ungesund ist und der Typ, der isst den ganzen Tag immer Pizza. Und er kriegt einen Tipp, dass Pizza ungesund ist, man muss es so lange backen, bis es schwarz wird. Und dann isst er seine Pizza immer nur, wenn sie schwarz ist. Und ein bisschen so ähnlich ist die linke Weltsicht im Vergleich auf einen Ausblick aufs Leben. Also diese stramm linke Weltsicht, dass alles Ausbeutung ist, dass alles Unterdrückung ist, dass jeder Boss dir nur was Böses will. Das ist eine Pizza schwarz backen und dann essen. Das ist ein Filter, den du dir über die Realität legst, der dir immer einredet, dass du unterdrückt und ausgenommen bist, der dich immer zu einem Opfer macht. Und das ist einfach psychologisch nicht gesund. Das ist eine der Voraussetzungen, die du brauchst, um in eine Depression zu gleiten. Ich bin nicht in Ordnung, die Welt ist nicht in Ordnung, die Zukunft ist nicht in Ordnung. Die Welt ist nicht in Ordnung, ist erledigt, wenn du sozusagen diesen Ausbeuter imperativ übernimmst, dann hast du eine Voraussetzung dafür, dass du in eine Depression kommst. Und worauf ich hinaus will, wenn ihr Linken zuhört, denkt immer daran, dass sie jemand erklären möchte, eine Pizza komplett schwarz zu backen und sie dann zu essen. Wenn man mit einem Filter auf die Welt gucken möchte, der nur von Ausbeutung, nur von Unterdrückung, nur von falscher Hierarchie redet, der speziell nur von falscher Hierarchie jetzt heute hier in Deutschland redet. Und das ist nicht gut. Es laufen manche Sachen nicht so gut, wie sie sollten und wir haben Probleme mit Gesetzen, die für Firmen gemacht werden, wo sie vom Wettbewerb geschützt werden. Wir haben manche Altersvorsorge-Sachen, die nicht so gut laufen. Aber allgemein, so der generelle Deal, der ist nicht schlecht hier. Und die Linke, die versucht dir immer, dir die Pizza komplett schwarz zu backen und dann zu sagen, ess sie und lächel dabei. Das ist das, was die machen wollen. So kam es mir zumindest vor, weil ich war früher auch mal deutlich linker und die Pizza-Analogie ist das Beste, wie ich es beschreiben kann. Dir erklärt jemand, dass du, wenn du Pizza-Liebhaber bist, die Pizza immer komplett schwarz backen sollst. Und du, Trottel, fällst auch noch drauf rein und machst das ein paar Jahre und glaubst dem Narrativ. Bis du dann irgendwann mal aufwachst und sagst, oh, neoliberal, die wissen, die können nicht mehr den Unterschied zwischen neoliberal und libertär und klassisch liberal auseinander buchstabieren. Die wissen also gar nicht, wovon sie reden, wenn sie neoliberal sagen. Na, König des Kulturmarxismus ist. Ich habe ihn gern. Da habe ich es nicht am Anfang gesagt. Es ist so dämlich, dass man ihn schon fast wieder gern hat. Also, wie geht's dir, Chris? Hast du ihn auch gern? Ich mag den Schmidt. Ja, ich habe ihn gern und er kann mich auch gern haben. Ich ich habe auch, als ich auf seinem Channel war, ein paar weitere Videos von ihm angeguckt. Also nur die Überschriften. Ich konnte mir die Titel selber nicht geben. Oh Gott, der Stimpfi Pumba hat 96% Zustimmungsrate. Das gibt's doch nicht. Ich habe mir ein paar Titel von ihm angeguckt, aber ich weiß nicht, ob wir noch ein Video von ihm angucken sollen. Aber er hat sogar einmal Identitätspolitik im Titel drin. Ja, er hat auch vor einer Zeit lang mal ein ziemlich gutes Video eigentlich gemacht über so einen Feminismus-Kram. Das hatte ich damals auch. Er hat zwar nicht abgespielt, aber ich hatte es als Empfehlung in einem Sonntagsstream mal drin. Also, wo er sich so ein bisschen mit diesem ganzen Frauenpower-Ding im Moment da beschäftigt hat und das mal verglichen hat mit ja, richtigen, also anderen feministischen Sachen und wie das dann eigentlich dem Ganzen zuwiderläuft, ja. Ja, ich habe ja auch die Filmschulen. Also ich habe eine Bekannte von mir, die hat Film- und Kunstwissenschaften studiert und die war immer unpolitisch, also komplett unpolitisch. Die hat sich einfach für Politik nicht gejuckt und irgendwann während ihrem Studium hat sie dann angefangen, linke Scheiße zu sprechen. Und das war ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo ich langsam so mit der Linken fertig war. So, also schon über 5 Jahre her, aber ja. Ich habe mir dann halt bei der die Uni angeguckt und an der Uni haben sie halt ein Fach, das heißt halt Theorie und bei Theorie nimmst du halt nur Adorno, Heidegger und Horkheimer und Foucault und Derrida und ich denke mir so, Leute, ihr produziert die Leute, ihr reproduziert das, weißt du, die war komplett unpolitisch und dann hat die mir auch mal ein Buch von ihrem Professor vorgeschlagen zu lesen. Das steht bei mir im Schrank, oh Gott, wie heißt das noch? Aber Abel, kritische Ja. Theorie bedeutet doch nur, dass man Dinge hinterfragt. Ja, hinterfragt. Und dann kommen wieder irgendwelche dämlichen Studenten an, die das auch gerade in der Uni hatten und sich toll fühlen und klug fühlen. Und dann sagen, das ist ja nur kritisches Denken, mehr ist da nicht, mehr ist da nicht. Nee, und dann habe ich mal wieder danach gegoogelt und wollte halt bei einer anderen Filmschule das angucken und war dann bei der Filmschule, habe ich dann gesehen, dass die ein Festival hatten. The End of Gross Festival hatte dann eine Filmschule, wo die ganzen Profs sich gegenseitig eingeladen hatten, wo sie ein Wochenende mit Vorträgen darüber hatten, dass es halt kein Wachstum mehr gibt, weil irgendwelche intellektuellen Schwachmaten das halt beschlossen haben. Ich mir auch dachte, ja. Und so wird dann an der Uni, an der Filmschule, den Leuten dann schon der richtige Narrativ von Anfang an mitgegeben. Und wenn du jetzt nicht so der Hellste bist, dann schwimmst du ja auch da eine ganze Weile mit. Also du kriegst ja dann einen Linkstrahl. Und dann heißt ja, warum sind denn die Medien so leicht links eingestellt? Das kann man gar nicht wissen. Das ist ja nur kritisches Denken, oder? Das heißt ja nur, dass man kritisch denkt. Das ist ja so Kulturmarxismus. Ja, ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Wir sehen uns dann wieder am Sonntag. Ja, das war der metamemetische Diskurs. Wer nicht hüpft, der kommt ins Gulag. Hey, hey, wer nicht hüpft, der kommt ins Gulag. Hey, hey, wer nicht hüpft, der kommt ins Gulag. Hey, hey. Fördert, was der freie Dienst zerschmettert, was ihr schadet. Lachen nur, aber wir gähnen nicht. Genau.